Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 27. Dezember 98. Hier schicke ich dir wieder etwas über den Almanach. Unser Briefwechsel kommt jetzt etwas in Stocken. Du hast viel Arbeit und mir fehlt es auch nicht daran. Schreib mir doch, ob dir die strenge Kälte nicht geschadet hat. Von Humboldt habe ich einen Brief. Sie sind beide wohl und denken noch nicht an die Rückreise. Dein Körner. Musenalmanach für 1799. Der Prolog zu Wallenstein von Schiller scheint mir mehr ein Werk der Beredsamkeit als der Dichtkunst. Der Schauspieler spricht erst für sich selbst, dann als Repräsentant des Dichters. In beiden ehren wir das Persönliche, im Schauspieler mehr die Anmut, im Dichter mehr die Würde. Die Rede ist nicht selbstständig, sondern sie hat einen Zweck außer ihr. Sie ist Vorbereitung zum Genuss eines Kunstwerks. Sie hebt den Zuschauer auf eine höhere Stufe. Durch Sprache und Versbau erscheint der Redner in einem idealischen Zustande. Eine andere Versart, besonders der Reim, würde dem Ganzen geschadet haben. Euphrosyne von Goethe dünkt mir ebenso musterhaft für seine Gattung als Alexis und Dora. Nur fürchte ich dies Gedicht fast mehr, als ich es liebe, weil es mich allemal verstimmt. Die Fantasie des Dichters hat reichlich ihre frischesten Blumen ausgestreut, aber es sind Blumen auf einem Sarge. Solcher Gedichte darf es nicht viel geben, doch dafür ist schon gesorgt. Die schmerzliche Totalwirkung hat etwas so Zartes, dass sie durch den kleinsten Verstoß gegen die Gesetze der Gattung zerstört wird. Hier war die größte Gefahr bei dem Blick in die elysische Dichterwelt. Die Wirkung dieser Stelle ist ungemein wohltätig und lindernd, aber man gebe ihr lebhaftere Farben und sie wird ein kalter, poetischer Schmuck. In den Musageten von Goethe unter dem Namen Justus Ammann ist die Behandlung nicht glücklich. Der Schluss gäbe Stoff zu einem Epigramme, etwa wie das Goethische auf die Langeweile. Aber dazu passt der Ton der beiden ersten Absätze nicht. Wer möchte auch wohl andern erzählen, dass ihn die Musen schlafen liegen lassen? So etwas erträgt man lieber im Stillen. Ein anderes ist es, wenn man die Musen nicht hört, weil man sein Mädchen im Arm hat. Übrigens vermisse ich bei einem solchen Gedicht den Reim. An die Nymphen von Mattheson wäre brauchbar zu einer Inschrift in einem Garten, nur müsste eigentlich die letzte Zeile bedeutender sein und nicht bloß eine frostige poetische Zierat enthalten. Die Metamorphose der Pflanzen von Goethe setzt einige Bekanntschaft mit Botanik und besonders mit Goethes Schrift voraus, aber dann gibt sie vielen Genuss. Eigentlich soll auch ein Gedicht dieser Gattung nie lehren, sondern nur zur Betrachtung des Gelernten auffordern. Hier gab es zwei Abwege. Die Liebe zum Stoff konnte ins Kleinliche und Tändelnde ausarten oder auf dem höheren Standpunkte, von dem der Dichter die Wirkungen der Natur überschaute, konnte er leicht aus dem Gebiete der Phantasie in die trockne Vernunftregion geraten. Durch eine glückliche Mischung von zarter Empfänglichkeit und ruhiger Hoheit ist beides vermieden. Der Gang der Phantasie ist analog mit dem Gegenstande. Der Blick erweitert sich allmählich und auf das Moment des höchsten Schwungs folgt Rückkehr zu einem herzlichen Verhältnisse. Konz Liebeszuruf hat hier einen unglücklichen Platz. Eine solche Armut fällt hier zu sehr auf, wenn man gleich eine gewisse Leichtigkeit im Versbau nicht verkennt. Mattisons Tibur kann, deucht mich, für ein Beispiel eines guten lokalen Gedichts gelten. Der Ort hat durch sein Eigentümliches begeistert, und dies ist's, was man selten in solchen Gedichten findet. Das Herbstlied von L. hat einen gewissen musikalischen Wert und eine Wärme, Einfachheit und Frischheit, die echtes Talent verrät. Stummes Dulden von Mattison verdient fast bloß wegen des Wohlklanges der Verse einige Aufmerksamkeit. Die Gedanken sind ziemlich verbraucht und die Ausführung inkorrekt. Die vierte Zeile ist dunkel und die beiden letzten haben zu wenig Zusammenhang mit den vorhergehenden. In der Überraschung von Bürde ist der Ton der Erzählung leicht und einfach. Das geteilte Bette am Ende hätte ich Beck gewünscht. Der Hexenfund, dem Hexenfund von Mattison kann ich keinen Geschmack abgewinnen. Produkte dieser Art müssen entweder das Schauderhafte von den Liedern im Macbeth oder das Komische von der Hexenszene im Faust haben. Hier ist keines von beiden. Man weiß nicht, was für ein Gesicht man dabei machen soll. In der Erinnerung von Steigentech ist Gefühl, eine gewählte Sprache und ein leichter, wohlklingender Versbau. Solche Gedichte sind immer angenehme Beiträge zum Almanach, wenn sie auch nicht zu den Produkten vom ersten Range gehören. Kunst und Liebe, sapphische Ode von L. Tieck, ist freilich mehr. Eine liebenswürdige, schwärmerische Natur erscheint in ihrer Eigentümlichkeit ohne fremdartiges Gepränge. Von diesem Tieck ist noch manches Gute zu erwarten. Die Weissagung von Mattison hat treffliche Verse, aber Tibur hat mehr Charakteristisches. Hier trifft man schon wieder auf allgemeine Gefühle, die dem besonderen Orte nicht angehören. Das Wiegenlied von Steigentech möchte doch zu arm an Ideen sein. Korrektheit und Fertigkeit in der Versifikation trifft man auch hier wieder. Auf der Reise von L. Tieck hat weniger Eigentümliches als die anderen Sachen von Tieck. Sprache und Versifikation sind recht gut. An mein Reitpferd von Steigentech gefällt durch den fließenden Vers und durch eine gewisse Herzlichkeit am Schlusse, wenn es gleich sonst nicht reich an Gehalt ist. Sokrates und Alcibiades von Hölderlin ist nicht recht reif geworden. Die zweite Strophe hat eine gewisse Dunkelheit und der Schluss einen Doppelsinn. Der neue Frühling von Tieck hat eine eigene jugendliche Lieblichkeit und er scheint als das Werk eines einzigen glücklichen Moments. Der Ton ist sehr gut gehalten und nirgends merkt man eine angeflickte Zierat. Widerspruch der Liebe von Steigentech hat eine gewisse Kälte und Steifheit, wofür man durch den wohlklingenden Vers nicht entschädigt wird. Sappho von Kneller, eine matte Erzählung, nachlässig versifiziert. Solche Hiatus wie wanke ich, weiche ich, können gar nicht geduldet werden. Die Elementargeister von Mattheson mag ich ganz gern. Es ist ein gewisser Humor darin, der bei Mattheson selten ist, und der Vers passt gut zu einem drolligen Produkte dieser Art. Die Gnomen sind freilich das Beste. Das Glück von Schiller würde ich zu der Klasse der Hymnen rechnen. Es ist ein Prachtstück für ein ästhetisches Fest. Nur in einer Stimmung, die für ein solches Fest passt, kann es von den Eingeweihten nach Würden geschätzt werden. Etwa nach dem Genuss eines vollendeten Kunstwerkes als Epilog oder mehr als das Produkt eines lyrischen Taumels, anstößig für die gewöhnliche Denkart, aber voll tiefen Sinnes für den, der etwas mehr über absoluten und relativen Wert nachgedacht hat. Die Ausführung steht dem Inhalt nicht nach, und ich weiß nicht, ob du jemals schönere Verse gemacht hast. Das Lied des gefangenen Grafen von Goethe ist eine Probe, wie man auch noch für unser Zeitalter im Ton der Minnesänger dichten kann. Der verwöhnte Geschmack wird vielleicht hier nicht Würze genug finden, aber der unbefangene Leser, der das Charakteristische jeder Gattung zu schätzen weiß, wird sich an der treuherzigen Einfalt erfreuen und in dem Tändelnden der Einkleidung einen Putz erkennen, der zwar nicht modisch ist, aber das Gepräge eines jugendlichen Zeitalters der Poesie trägt. Hirts Sonett, der Lebensgenuss, hat viel Gutes in der Anordnung und Versifikation. Auch ist der Schluss nicht übel gewählt. Schade, dass die Gedanken so verbraucht sind. Das Gedicht »Die Locken der Mägdlein« von Friederike Brun zeugt von Fertigkeit im Versbau, aber es ist nicht poetisch gedacht. Der Anfang verspricht mehr, als der Schluss leistet, der eine alltägliche Moral enthält, die sich gar nicht insbesondere auf die Göttin der Jugend bezieht. Die Rettung ist ein liebliches Produkt, voll Anmut im Ton der Erzählung und des Gesprächs. Geringer ist das Verdienst der Erfindung. Man wird zu sehr an die Mutter in Hermann und Dorothea bei dem Brande des Städtchens erinnert. Und hier ist zwischen der erzählten Geschichte und dem Fall, worauf sie angewendet wird, die Ähnlichkeit zu groß. In den Versen trifft man jedoch auf Nachlässigkeiten. Kampaspe von A.W. Schlegel hat einzelne gute Stellen, und die vier letzten Zeilen sind mir die liebsten, aber das Ganze ist dürftig. Der Stoff ist so trocken gedacht als möglich, und nur was auf der Oberfläche liegt, ist mit poetischen Phrasen geschmückt. Ich werde immer mehr von Schlegels Mangel an produktiver Fantasie überzeugt. Er ist zum Übersetzer geboren. Dazu hat er zarte Empfänglichkeit und viel Praktik in Sprache und Versifikation. In dem Sonett, die Einladung von Hirt, ist der Gedanke des ersten Sonetts, der Lebensgenuss, etwas poetischer eingekleidet. Eine Betrachtung über die Zugvögel gäbe aber für sich allein schon Stoff zu einem Gedicht, ohne den Übergang auf die Horen und ohne die galante Nutzanwendung. Sängerwürde von Justus Ammann, das ist Goethe, scheint mir ein verunglücktes Produkt eines Mannes, der nicht ohne Talent ist. Einzelne Stellen zeigen, dass er sich auf Sprache und Versbau versteht, aber auf den feierlichen Eingang folgt viel Mattes und Schleppendes. Auch macht das Ausbleiben des Reims ohne Grund in einem sonst gereimten Gedichte eine Störung. Die ästhetische Strafpredigt am Ende dünkt mir ganz misslungen zu sein. Goethes Volkslieder von der schönen Müllerin haben das Frische und Lebendige, was man in dieser Gattung so selten findet. Mein Liebling ist der Junggesell und der Mühlbach. Nach diesem setze ich den Edelknaben und die Müllerin. Beide zeichnen sich durch eine natürliche Grazie aus, die diese Gattung sehr wohl verträgt. In dem Verrat erscheint die Müllerin auf eine Art, worüber man in der Reue nicht ganz befriedigt wird. Mattisons neuer Pygmalion gehört, deucht mich, unter seine besten Arbeiten. Der Gedanke ist anmutig und die Ausführung fleißig und zart. Auch wird die Wirkung des Ganzen nicht durch fremdartige Zieraten gestört. In den Lebensmelodien von A.W. Schlegel finde ich nichts Eigentümliches in den Ideen und nichts Neues in der Einkleidung. Das Machwerk ist wieder gut, die Verse fließend und wohlklingend, die Reime verständig gewählt, doch ist auch in der Ausführung manches misslungen. Wie fragt man zum Beispiel mit fröhlich vernichtender Lust, und kann die Freude, selbst die Freude der Tauben, bescheiden sein? In der Sehnsucht nach Rom von Mattison ist ein Aufwand von Prachtworten wie in Weiland Clodiussens Gedichten. Bei einer Armut von selbstgedachten Ideen und selbstempfundenen Gefühlen. Die Sehnsucht hat gar nichts Individuelles. Die Herrlichkeiten Italiens werden ohne Plan nacheinander aufgeführt und das Ende des Gedichts ist kein Schluss. Am liebsten ist mir die Strophe, du stehst nun unter dem Gebilden des Ungeschmacks, etc. Possierlich war mir's hinter diesem stattlichen Herrn im Tressenrock die braune Hexe, Reue, altspanisch, von Goethe, auftreten zu sehen. Ich habe dich im Verdacht einer Schelmerei bei dieser Anordnung. Das Lied der Nixen von Mattison ist ein artiges Spiel der Fantasie, das nicht mehr verspricht, als es leistet. Nur kann ich dieser Art von herzlosen Gedichten keinen Geschmack abgewinnen. Das Gedicht an die Muse von Konz hat mehr Wärme als Konz andere Arbeiten und ist gut versifiziert. Was meint er aber damit, dass die Muse ihr Lied in Taten singen soll? In den Hymnen aus dem griechischen Hexameter von Eschen zeigt sich viel Talent für diese Arbeiten. Der Ton ist gut gehalten und das Ganze verfehlt die Wirkung nicht, die man von einem Gedichte dieser Art erwarten kann. Die Schatten von Matisson sind fast bloß ein Auszug eines Gedichts. Kürze war, deucht mich, hier nicht an der Stelle, da der Stoff den, der etwas zu sagen hatte, zum Sprechen aufforderte. Schlegels Sonett an Iffland ist trefflich versifiziert, aber der Schluss enthält einen verunglückten Gedanken. Was ist das für eine Kunst, die erst von Iflands Glut erwärmen soll? Amyntas von Goethe ist ein köstliches Kabinettsstück für den echten Kunstfreund und hätte eben deswegen lieber ungedruckt bleiben sollen. Das Publikum im Ganzen ist für solche Produkte noch nicht reif genug und wird missverstehen oder missbrauchen. Es existiert vielleicht nichts in der ästhetischen Welt, wo Sinnlichkeit und Seele inniger ineinander verwebt sind. Anmut der Sprache von Vermehren hat nichts Neues in dem Gedanken, aber eine schätzbare Einfachheit, Zartheit und Eleganz in der Ausführung. Fantasie und Gefühl von Luise ist schön gedacht und gesagt, aber mehr das Produkt eines Redners als eines Dichters. Im Kampf mit dem Drachen von Schiller bemerke ich außer der lebendigen Darstellung, die er mit ähnlichen Produkten unter deinen Gedichten gemein hat, eine besondere epische Kunst in der Anordnung, um die vorgesetzte Wirkung aufs Vollkommenste zu erreichen. Die Selbstüberwindung des Siegers sollte ins glänzendste Licht gestellt werden. Für die Gefahr des Kampfes sollte man sich nicht interessieren, und diese ist's immer, was zuerst die Aufmerksamkeit fesselt. Daher ist der Kampf schon vollendet, wenn das Gedicht anhebt, und wir erwarten nun seinen Lohn. Stattdessen hören wir Vorwürfe von einem Manne, der uns doch Achtung abnötigt. Dies versetzt uns auf einmal aus der sinnlichen Welt in die moralische. In dieser soll nun die Tat des Helden geprüft werden. Und wie erscheint sie? Nicht als ein gelungenes Wagstück eines unbesonnenen Jünglings, in einer raschen Aufwallung beschlossen und ausgeführt, nein, als das Werk des reinsten Wohlwollens, der ruhigsten Aufopferung, der festesten Beharrlichkeit, bei aller Kenntnis der Gefahr. Ein solches Werk mit der edelsten Begeisterung unternommen und mit unerschütterlicher Geduld monatelang vorbereitet, wird ihm als ein Verbrechen angerechnet. Unser Gefühl sträubt sich gegen dies Urteil, aber die Würde der Pflicht verklärt den Großmeister in unseren Augen. Wir glauben, ein höheres Wesen zu hören, unterwerfen uns mit dem Ritter zugleich und freuen uns, dass ihm verziehen wird. Die Länge der Stanzen, verbunden mit der Kürze der Zeilen, ist ein passender Rhythmus zu dem einfach feierlichen Gange der Erzählung, die ohne äußeren Pomp mit ruhigem Ernst einherschreitet. In den Geistern des Sees von F. finde ich dichterische Fantasie, edle Sprache, gut gehaltenen Ton und glücklich gewählten Rhythmus. Nur fehlt eine gewisse Klarheit, die ich mit der Präzision in der Zeichnung vergleichen möchte. Das Kolorit dürfte bei diesem Gegenstande nicht heller sein, aber es schwächt die Wirkung, wenn man auf Stellen trifft, die beim ersten Lesen kein deutliches Bild geben. Das Plätzchen im Walde von Gries ist freilich nur ein poetischer Seufzer, aber Sprache und Versbau beweisen für Kunstfertigkeit und Geschmack. Das Gedicht »Die Schiffende« von Noller hat viel Wohlklang, aber besteht meist aus allgemeinen poetischen Phrasen. Der heiße Brand der Wangen, der mit Blütenzweigen gekühlt wird, ist eine unglückliche Idee. Auch kann ich das Wort »Lieblingin« nicht lieblich finden. Die Gelegenheit von Gries nach Machiavelli. Ich finde die Schwierigkeit des dreifachen Reimes im Ganzen ziemlich überwunden, nur hier und da hat der Ton etwas Schwerfälliges. Eigentlich kann ich aber solchen herzlosen Allegorien keinen Geschmack abgewinnen, besonders wenn sie ein so widriges Bild geben als eine weibliche Figur mit kahlem Hinterkopf, der die Haare von der Stirne über Gesicht und Brust herabhängen. An die Horen von Luise ist ein liebliches Produkt voll Anmut im Gedanken und Ausdruck. Der Bach von Gries. Dies Gedicht macht eine gefällige Wirkung, nur hätte, deucht mich, Blandusiens Quelle wegbleiben sollen. Es ist eine störende Zierat. Zwischen der Bürgschaft von Schiller und dem Kampf mit dem Drachen bemerkt man einen interessanten Kontrast. Hier ist alles auf die Spannung berechnet, die durch eine Reihe von angstvollen Situationen bewirkt wird. Dazu passt der Rhythmus vortrefflich, besonders der dritte männliche Reim und die Anapästen, die zuweilen an passenden Stellen mit den Jamben abwechseln. Die Ruhe und Sicherheit im Tone des Anfangs, die allmählich bis zur höchsten Leidenschaft steigt, und der befriedigende Schluss nach der heftigsten Erschütterung geben dem Ganzen eine gewisse musikalische Wirkung, die dies Gedicht vielleicht für den größeren Teil der Leser anziehender macht als jenes. Dazu kommt das Sinnliche in dem Stoffe und der hohe Standpunkt, aus dem das Moralische wie eine Naturerscheinung mit scheinbarer Kälte betrachtet wird. Beim Vorlesen findet man hier weit weniger Schwierigkeit als bei andern unter deinen erzählenden Gedichten. Nur die erste Strophe scheint für den Ton der Ballade fast zu gedrängt, und die öftere Abwechslung der redenden Personen ist, besonders im Anfange des Gedichts, eine Klippe für den Vorleser. Er fällt leicht ins Dramatische, und dabei geht eine gewisse Melodie der Deklamation verloren, die bei dem Vorlesen einer Ballade herrschen sollte. Der Arzt von Gries hat die Trockenheit und Kälte der Schlegelschen Produkte in dieser Gattung, und für eine so matte, versifizierte Erzählung sind die Trochäen sehr unglücklich gewählt. In dem Bürgerliede von Schiller kontrastiert die Einfachheit und ruhige Heiterkeit im Tone des Ganzen mit dem höchst idealisierten Stoffe auf eine sehr gefällige Art. Für ein poetisches Volk würde dies ein Volkslied sein. Für unser jetziges Publikum hat es bloß eine gewisse Form der Popularität. Der Stoff ist nur für den Denker, obschon versinnlicht, aber nur für eine sehr gebildete Fantasie, die in der griechischen Welt, so wie sie durch moderne Kultur bereichert und verschönert wurde, zu leben gewohnt ist. Die weiblichen Erscheinungen von D. Hölderlin, sind mehr die Materialien zu einem Gedicht als ein Gedicht selbst. In den Bildern selbst, die ohne Verknüpfung aufeinander folgen, ist Zartheit und Gefühl, aber in der Sprache und dem Versbau ist eine gewisse Unbehilflichkeit, die Mangel an Fertigkeit verrät. Auch hätte ich in der Darstellung des Alters mehr Heiterkeit und Liebe gewünscht. Poesie des Lebens von Schiller gehört zur rhetorischen Klasse. Es ist ein Fragment eines idealisierten Briefs im höchsten poetischen Schmuck. In den Stanzen von Goethe dient die Poesie einem gegebenen Zwecke, aber sie dient mit Anmut und Freude. Das Grab von El Tilo hat im Inhalte nichts Auszeichnendes, aber die Versifikation ist leicht und fließend und der schwermütige Ton gut gehalten. Des Mädchens Klage von Schiller gehört zu der Gattung, die dir in vorigen Zeiten nicht gelingen wollte. Jetzt hast du mehr Schonung für deine Fantasie, auch wenn dir ihre Produkte für den Geist nicht reichhaltig genug scheinen. Und dafür lohnt sie dich. Was du tief gefühlt hast, geht rein und einfach aus dir hervor, und alle Kräfte der Poesie vereinigen sich zur höchsten Wirkung. Der Gedanke in dem Zuruf an die Dichter von Hölderlin hätte eine weitere Ausführung verdient. Hier hat er eine gewisse Undeutlichkeit. Die Lehre der Bescheidenheit, Idylle von Eschen, hat viel Zartes und Gefälliges, auch ist der Vers fließend und die Sprache einfach und gewählt. Manchmal wünschte man etwas mehr Kürze. Der Genuss des Vergangenen von Bürde hat viel Leichtigkeit und Wohlklang und einen schönen poetischen Schluss. In der Schwärmerei der Liebe von Sophie Meriau sind einzelne Stellen vortrefflich, aber es fehlt an der Kraft, die das Ganze zusammenhält. Die Produkte dieser Dichterin haben immer das Gepräge eines kranken Zustandes. Ihre Gefühle sind von krampfhafter Art. Der Geist wird davon überwältigt, anstatt im Moment der Dichtung über sie emporzuschweben. Das Gedicht »An meine Lieder« von Justus Ammann, das ist Goethe, kann für ein tragisches Epigramm gelten, das, wie mich deucht, ziemlich gelungen ist. Der Abschied von F. ist ein frisches, jugendliches Produkt der Fantasie und Liebe. Hier ist auch Schmerz, aber wie man ihn im Gebiete der Kunst gern erscheinen sieht. Ich wünschte mehr Gedichte dieser Art von dem Verfasser zu lesen. An Praktik fehlt es ihm auch nicht. In dem Gedichte an Mignon von El Tilo hat die Schwermut zu wenig Individuelles. Als Teil eines größeren Werkes würde es an seiner Stelle von guter Wirkung sein. Poetisches Talent ist nicht darin zu verkennen. Die Spinnen von Albrecht Cochen, fast zu kurz und undeutlich für den, der die Wetterprophezeiungen dieser Insekten nicht kennt. Der Gedanke ließe sich recht gut benutzen. Die Epistel an Luise von Eschen ist nur in der Anlage verfehlt. Die Schilderung von Ossian und Melvin ist rührend und schön, aber der Anfang und Schluss sind matt und alltäglich, auch mit Ungeschicklichkeit angepflegt. Über den Prolog zu Wallensteins Lager habe ich dir schon geschrieben.